Ja, Sie haben es vielleicht vor der Sendung in den Nachrichten gehört. Am Abend erreichte uns die Meldung, dass der Internetdienstleister Yahoo Opfer eines Hackerangriffs geworden sei. 500 Millionen Nutzerkonten seien betroffen, teilte das Unternehmen mit. Die Daten seien allerdings bereits 2014 gestohlen worden, darunter E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Namen und Geburtsdaten. Yahoo erklärte, die Hacker hätten mithilfe eines Staates agiert, aber einen konkreten Staat nannte das Unternehmen nicht. Zur selben Zeit, als wir diese Nachricht hier erhielten, da war in der Volksbühne in Berlin ein Mann im Gespräch, der immer wieder aufmerksam darauf macht, wie rasant sich Technik und Gesellschaft in der vergangenen Dekade verändert haben und welche Gefahren das mit sich bringen kann. Edward Snowden. Passend zum Kinostart des Oliver Stone-Films Snowden konnte das Publikum ein Gespräch verfolgen zwischen dem Vorbild des Filmhelden, dem ehemaligen NSA-Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower live aus Moskau zugeschaltet und auf der Bühne die Theaterregisseurin Angela Richter und der Rechtsanwalt und Menschenrechtler Wolfgang Karlik. Und gleich zu Beginn sagte Snowden dies hier. I would very much love to come to Berlin in person, but I think before we can do that, it's going to require everyone at the theater and perhaps a few more to contact the chancellor and perhaps the interior minister and get them to change their position on that. Er sagte also, er würde sehr gerne persönlich nach Berlin kommen, aber es brauche dann doch ein paar mehr Leute als die im Theater, um Angela Merkel, die Kanzlerin, und den Innenminister zu bewegen, ihre Position in seiner Sache, in dieser Sache zu ändern. Einer von diesen Leuten dort im Theater, das war Arno Ortzesek, der ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Guten Abend. Edward Snowden erschien in der Volksbühne nur auf dem Bildschirm, das war klar. Hat er denn trotzdem Präsenz und Charme? Ja, das würde ich sagen. Es handelt sich aber um eine sachliche Spielart des Charmes und des Charismas. Snowden war freundlich, er war konzentriert, er war smart, er sah gut aus und gesund übrigens, was man ja angesichts dieser Umstände vielleicht betonen muss. Aber er hat weder mit der Kamera noch mit dem Publikum im Saal geflirtet. Er war nicht kokett im auffälligen Unterschied zu dem Moderator Jakob Augstein. Angela Richter, die erwog sogar den Gedanken, dass ein ehemaliger Computerspezialist wie Snowden vor dem Bildschirm und auf dem Bildschirm eigentlich sogar seine adäquate Existenzform haben könnte. Über diese These hat Snowden dann doch gelächelt, aber nicht maliziös, sondern eben fröhlich und freundlich. Also, um es kitschig zu formulieren, zwischen der Volksbühne und Moskau, da war ein Band der Sympathie gespannt. Weltberühmt ist ja Snowden ohnehin schon und jetzt gibt es auch noch diesen neuen Film, diesen Spielfilm nach dem Dokumentarfilm von Laura Poitras. Kann er denn einer Heldenrolle überhaupt entfliehen? Bei uns ist er ja schon doch eher als Held. Ja, Augstein wollte noch einen drüber. Er hat versucht, Snowden sogar in die Rolle des digitalen Christus irgendwie zu drängen, der dort oben auf der Leinwand verklärt und ikonengleich erscheint, während unten das Volk in quasi sakraler Stimmung auf ihren Erlöser blickt, der das Böse zwar nicht besiegt hat, aber doch immerhin herausgefordert hat, aber nichts wie Snowden weiter von sich, und zwar meines Erachtens durchaus ohne narzisstische Bescheidenheitsattitüde. Er lehnt das Denken in Kategorien wie Held oder Verräter überhaupt ab. Es geht ihm um die Tat. Seine Botschaft lautet: Zögern Sie nicht, wenn Sie sehen, dass etwas falsch läuft in Ihrem Staate. Das Einzige, was er bei aller Bedrohung und Beschränkung, die sein Dasein jetzt ausmacht, bedauert, ist, dass er die NSA-Ausspähpraxis nicht früher ans Tageslicht gebracht hat. Gegen TTIP und CETA gehen in Deutschland viel mehr Menschen auf die Straße als gegen das Ausspionieren ihrer Privatsphäre. Ist das Thema vielleicht dann doch gar nicht so wichtig den meisten? Also Snowden hatte wenig Missionarisches an sich und in diesem Punkt wahrscheinlich auch wenig Illusion. Er äußerte ein gewisses Verständnis dafür, dass die Leute auf die Straße gehen, wenn es mutmaßlich um ihr Geld oder um ihre Gesundheit oder vielleicht platten Anti-Amerikanismus geht, wohingegen das Recht auf Privatsphäre ziemlich abstrakt zunächst erscheint. Datenschutz gilt, und ich glaube, das stimmt vielen als Recht zweiter Klasse. Snowden ist allerdings davon überzeugt, dass der sehr beliebte Kleingeisterspruch "Ich habe ja gar nichts zu verbergen", dass der ein politischer Offenbarungseid ist. Wer ihn leistet, übergibt sich gleichsam präventiv in den Herrschenden, der herrschenden Macht. Und das heißt in den USA laut Snowden einer verlogenen Regierung und ihren Diensten. Snowdens Mindestforderung lautet, dass der nominelle Souverän, also das Volk, auf irgendeine Weise die Oberhand über diese Geschäfte haben muss. Welche Rolle haben denn heute Abend Wolfgang Karlik, der ist ja der Anwalt von Snowden, und Angela Richter, muss man vielleicht auch noch sagen, hat letztes Jahr im Schauspiel Köln einen Theaterabend Super Nerds über Whistleblower auf die Bühne gebracht. Welche Rolle hat denn Wolfgang Kralek heute Abend gespielt? Naja, also alle drei, die nicht Snowden hießen von den Vieren, haben versucht, eine Rolle zu stilisieren, die Snowden selbst gar nicht so angenommen hat, nämlich die Rolle des westlichen Dissidenten. Ich fand das insgesamt, dass es doch antiamerikanische Töne von Kaleb gab, dass er auch mit den ganz scharfen Begriffen des digitalen Totalitarismus und dergleichen operiert hat. Snowden, ich habe es erwähnt, bezog sich mehr auf eine sachliche Ebene. Er ließ dieses ganze Wortgewitter, das die anderen um ihn herum veranstaltet haben, eigentlich immer souverän abprallen. Er ist tatsächlich in diesem Sinne natürlich auch kein Großintellektueller. Er ist niemand, der die ganz großen Begriffe weder beherrscht, noch, glaube ich, ständig produzieren will, sondern er bezieht sich auf seine Sache, auf seine Tat, auf die Tatsache, dass das, was im Augenblick vor sich geht, zur Zerstörung der Privatsphäre führt. Und er glaubt, dass die Privatsphäre die Sphäre ist, in der wir überhaupt als Menschen zu uns kommen, aber natürlich nur dann, wenn sie sich nicht öffnen muss gegenüber Geheimdiensten. In den USA wird ja Snowden längst nicht so als Held gefeiert wie bei uns. Da gilt er ja auch vielen als Verräter. Die Washington Post hat anfangs zu ihm gestanden, hat einige Dokumente veröffentlicht. Mittlerweile wettert sie gegen ihn. Hat er sich heute Abend, Edward Snowden, dazu geäußert? Also es ist ja sogar noch krasser. Der Guardian in England und die Washington Post, die waren die ersten, die die Dokumente veröffentlicht haben. Und Snowden hat sich ja ausdrücklich an sie gewandt, um diese Veröffentlichung auch nicht allein in die eigene Verantwortung zu stellen. Er wollte ja diese kompetenten Journalisten haben. Und beide Blätter haben den Pulitzerpreis dafür gekriegt, 2014. Und jetzt heißt es, er müsse ins Gefängnis gehen. Warum? Die Begründung lautet, er hat ja nicht nur sichtbar gemacht, dass die NSA US-Bürger im Privaten ausspäht, sondern er hat auch Dokumente veröffentlicht, die klar machen, wie die Dienste in Übersee vorgehen, wie sie aktiv gegen imaginäre Feinde vorgehen. Und an dieser Stelle glaubt Snowden, dass das eine Entscheidung der Verleger ist, nicht der Journalisten, sondern der Verleger ist, die sich in diesem Falle sozusagen regierungsgemäß machen wollen. Und er sagt, wenn es denn so wäre, dass meine Dokumente zur Entlarvung irgendeines Spions geführt hätten, dass sie irgendeinem Schaden dem Staat zugefügt hätten, dann müsste das doch bitte auf den Tisch. Aber ich kann das nur wiedergeben, ich habe das nicht überprüft, aber es gibt dafür keinerlei Beweis. Im Übrigen glaubt Snowden nicht, dass Obama ihn womöglich noch begnadigen könne am Ende seiner Amtszeit, noch dass sich sonst jemand einsetzt. Er glaubt, dass er nach einem alten Gesetz von 1917 verurteilt werden würde, bei der nicht die Gründe seiner Tat Berücksichtigung fänden und, das wird von Rechtsanwälten vorgerechnet, er hätte danach mit mehreren hundert Jahren Haftstrafe zu rechnen. Der Moderator des Abends, Jakob Augstein, Chef vom Freitag, hatte gestern noch getwittert, er bezeichnete Snowden als Solzhenitsyn der USA und als Dissidenten des Westens, wir schulden ihm Asyl. War das die Frage Asyl heute nochmal ein Thema? Nein, nur in dieser kurzen Bemerkung. Er würde vielleicht ganz gerne nach Deutschland kommen und hier ein normales Leben führen. Ansonsten wurde dieser Punkt nicht weiter verhandelt. Edward Snowden, der Ex-Geheimdienstmitarbeiter, war heute Abend live zugeschaltet zu einem Gespräch in der Berliner Volksbühne. Für uns dabei war Arno Otzesek. Vielen Dank. Und wenn Sie mehr über Edward Snowden und seine Geschichte erfahren wollen, ab heute läuft Oliver Stones Film Snowden in unseren Kinos. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Künstler eigentlich auf ihre Ideen kommen? Manche haben geniale Geistesblitze oder brüten mühsam über ihren Kreationen. Andere setzen am liebsten auf den Zufall. Mit welchen Methoden die Kunst den kalkulierten Zufall als gestaltende Kraft zu nutzen weiß, das zeigt ab morgen eine Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart mit rund 120 Werken aus den vergangenen 100 Jahren. Unerwartet. Die Kunst des Zufalls, so heißt die Schau. Johannes Halder hat sie schon gesehen.